Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der weltweite Handel bewirkt viel Gutes, unbestritten. Gleichzeitig nützt er längst nicht immer allen. Beispiel Ghana, Westafrika. Dort zerstören billige Geflügelimporte aus den USA, der EU und Brasilien den heimischen Markt. Perspektiven schwinden, Arbeitsplätze fallen weg. Auf dem großen Madina-Markt in Ghanas Hauptstadt Accra. Stände mit bunten Sonnenschirmen und kleine überdachte Holzbuden bilden ein Labyrinth von endlos langen Gassen. Ein Freiluft-Lebensmittelparadies. Frisches Gemüse wird hier verkauft, Obst, Fisch, vor allem aber Fleisch. Metzger mit langen Beilen zerteilen Lammschultern, Rinderhüften und Schweinefüße. Fleisch made in Ghana. Die Kunden schwören darauf. Aber beim Geflügel sei das anders, sagt Gladys Clue vom Metzgerladen Goodness and Mercy. The local one is not in the market. Hühnchen aus Ghana gibt es einfach nicht auf dem Markt. Und die Leute wollen einfach das Importfleisch. So ist das eben. Ich verkaufe da 200 bis 400 Kartons in der Woche. Ich würde ja auch gerne das lokale Hühnchen verkaufen, aber das ist viel teurer und außerdem kaum zu bekommen. Meat or chicken you can get. Schon vor einigen Jahren haben wir hier mit Gladys gesprochen. Geändert hat sich seitdem nur, dass sie noch deutlich mehr Importgeflügel verkauft als damals. Pro Woche insgesamt rund 600 Kilo tiefgekühlte Hühnerbeine, Hühnerfüße und Hühnerflügel. In einer Theke tauen einige Pakete vor sich hin. Das Tauwasser läuft in kleinen Rinnsalen an den Glasscheiben herunter. Kein Wunder bei über 40 Grad im Schatten und ständigen Stromausfällen. Dass sie im Grunde Reste verkauft, Reste einer gigantischen Geflügelindustrie, die sich in den USA, in Europa und anderswo auf die Produktion von Hühnerbrust spezialisiert hat, ist Gladys egal. Ihr Geschäft brummt. Mit heimischem Hähnchen aus Ghanas Geflügelfarmen würde Gladys derzeit jedenfalls kein Geschäft machen. Ihre Stammkundin Rejoice würde es wohl auch nicht kaufen. Das Importgeflügel ist zarter. Es muss nicht lange gekocht oder gebraten werden. Das Heimische ist teurer. Und wir sind da nicht sicher, wie es produziert wird, ob es da so hygienisch zugeht. Auch Kundin Agartha misstraut der heimischen Qualität. Sie will sich keine Experimente leisten. Schließlich muss sie zu Hause fast jeden Tag Hühnchen auf den Tisch bringen. Der Preis ist das unschlagbare Argument. Ich kaufe Importgeflügel. Es ist einfach leichter zu bekommen. Es ist billiger als das Lokale. Ich kriege es hier. Ich muss nicht in ein Dorf oder auf eine Farm, um es zu kaufen. Es ist schon zerteilt, es muss nur noch in den Topf. Ihre Freundin Pascaline schwört dagegen auf Chicken Made in Ghana. Anders als Agartha fährt sie alle paar Wochen zu Verwandten aufs Land, kauft in einer Hühnerfarm ein oder zwei lebende Hühner und schlachtet zu Hause. Auch wenn das mühsam und letzten Endes fast doppelt so teuer ist wie die tiefgefrorenen Hühnerbeine in Gladys-Laden. Aber Pascaline sieht einen großen Vorteil, bei dem ihr übrigens kein Mensch in Ghana widerspricht. Das heimische Geflügel ist nicht so fett wie das Importhuhn. Es ist teurer, ja, das stimmt. Aber wenn man sich gesund ernähren will, sollte man das lokale Huhn essen. Früher wurden auf dem Madina-Markt in Accra pro Tag noch mehr als 3000 lebende Hühner aus ghanaischer Züchtung verkauft. Doch das ist lange her. The import of poultry products into Ghana started as a result of the drought in 1983. Mit dem Import von Geflügel ging es hier in Ghana nach der großen Dürre von 1983 los. Erst waren es nur Hühnerbeine und Füße. Dann erschienen bald die ersten verarbeiteten und tiefgefrorenen Produkte auf dem Markt. In den 90ern kam es dann zu einem Boom von US-amerikanischen Importen. Besonders Hähnchenschenkel und Flügel sind seitdem sehr beliebt. Das sind die Produkte, die man mittlerweile überall auf unseren Märkten findet und die alles andere fast verdrängt haben. Henry Animsumua ist Professor für Agrobusiness an der Landwirtschaftlichen Fakultät der University of Ghana. Er ist aus Prinzip kein Importhühnchen, weil es ihm einfach nicht schmeckt. Ihm ist bewusst, dass Ghana früher einmal Geflügel aus dem Ausland gebraucht hat. Er beklagt jedoch, dass Ghana es nach den ersten Importen versäumt hat, die eigene Geflügelwirtschaft aufzubauen, zu stärken und die Verarbeitung zu modernisieren, um zu verhindern, dass der Markt mit ausländischem Geflügel überschwemmt wird. In den 1990er Jahren hätte Ghana rund 80% seines Geflügelbedarfs selbst decken können. Aber da sei es schon zu spät gewesen. Die von Subventionen gestärkte ausländische Geflügelindustrie hatte Westafrikas schwache Märkte längst entdeckt. Nach und nach, sagt Professor Anim Sumua, hätten sie mit ihrem flexibleren Angebot außerdem das Verhalten der Konsumenten in Ghana verändert. Und zwar nachhaltig. Eine dreiköpfige Familie will Hähnchenkeulen zu Abend essen. Das bekommt diese Familie günstiger, wenn sie die importierten, tiefgefrorenen Teile kauft. Denn ein Huhn hat nun mal nur zwei Beine. Also, die Importe haben alles durcheinandergebracht. Die Märkte und die Produktion. Mittlerweile importiert Ghana im Jahr fast 300.000 Tonnen Hühnchenfleisch. Vor allem aus Brasilien, den USA und der Europäischen Union. Nach Angaben des ghanaischen Landwirtschaftsministeriums haben sich diese Importe seit 2015 mehr als verdoppelt. Allein 135.000 Tonnen Geflügel kamen 2017 von Konzernen aus der EU. Vor allem die Niederlande exportieren viel. Was in Ghana vor langer Zeit einmal als Notimportprogramm begonnen hat, als Übergangslösung nach der großen Dürre, habe sich verselbstständigt, klagt Victor Opong Ajay, Chef des Nationalen Verbandes der Geflügelfarmer in Ghana. Schon vor einigen Jahren hatte er darauf hingewiesen, dass der Marktanteil der ghanaischen Geflügelproduzenten auf 10% geschrumpft sei. Heute seien es nur noch 5%. Das globale Huhn habe also das ghanaische fast verdrängt. Kein Wunder, sagt Opong Ajay, wer nach der Produktion nicht verkaufen könne, der halte eben nicht lange durch. Vielmehr machten Importeure und die EU-Schlachtindustrie das große Geschäft auf dem Rücken der Kleinmäster in Afrika. The prices of the imported chicken are far low. It's about 50%. Das importierte Huhn kostet halb so viel wie das heimische. Wir sind nicht wettbewerbsfähig und deswegen ist es sehr schwer für uns, nach der Produktion unser Geflügel auch zu verkaufen. Unsere Industrie droht zusammenzubrechen. Die Menschen, insbesondere auf dem Land, sind von Verarmung bedroht. Und wir müssen endlich darüber reden. Tatsächlich kostet das ghanaische Huhn bis zu 15 Cedi pro Kilo. Das sind rund 2,70 Euro. Während das importierte für 5 bis 6 Cedi zu haben ist, also für knapp 1 Euro pro Kilo. Unter den derzeitigen Umständen konkurrenzlos. Warum ist das so? Es liegt unter anderem an der besonderen Vorliebe der Europäer für Hähnchenbrustfilets. Diese hat nicht nur zur Folge, dass Zuchthühner heutzutage oft bizarre Proportionen aufweisen, mit imposanten Brüsten und mageren Beinen, sondern auch, dass große Mengen völlig einwandfreier Hähnchenschenkel in Europa quasi unverkäuflich sind. Gewiefte Händler suchen andere Abnehmer und finden sie in Afrika, wohin sie die Reste aus der heimischen Produktion exportieren. Sogenannte Exportsubventionen sind mittlerweile zwar abgeschafft, nicht aber die millionenschweren staatlichen Beihilfen für die Intensivlandwirtschaft. Es ist diese effiziente und geförderte Massenproduktion, die ihr Geflügel so günstig macht. Und für den Schutz ihrer Marktmacht auf dem afrikanischen Kontinent sorgen starke Verbündete. Als Ghana sich wehren und im Jahr 2003 seine Importzölle für Geflügelfleisch anheben wollte, drohten der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank mit einer Kreditsperre. Ghanas Regierung gab klein bei. Der Staatshaushalt des westafrikanischen Landes wäre damals ohne die internationale Finanzierung zusammengebrochen. Ein weiteres Druckmittel sind in den Augen vieler Kritiker auch die Handelspartnerschaften, die sogenannten Economic Partnership Agreements, kurz EPA, die die EU mit einigen afrikanischen Ländern geschlossen hat, auch mit Ghana. Die EPAs legen fest, dass diese Länder ihre Märkte bis zu 83% für europäische Importe öffnen und Zölle und Gebühren schrittweise abschaffen müssen. Im Gegenzug sollen sie, wie bereits seit Jahrzehnten, weiterhin zollfreien Zugang zu europäischen Märkten erhalten. Doch das Ganze laufe unfair ab, beklagt jedenfalls Victor Opong Ajay vom Nationalen Verband der Geflügelfarmer in Ghana. I was against the idea of signing the economic partnership agreement. Ich war immer dagegen, diese EPAs zu unterzeichnen. Sie sind nicht gut für uns in Afrika. Ghana hat leider unterschrieben. Und nun kann die EU hierher exportieren, was sie will, während unsere Märkte einfach zu schwach sind, um großartig Produkte dorthin zu verkaufen. Wer einmal unterschrieben hat, muss seinen Markt für alles öffnen. Das ist Betrug. Denn in einer Partnerschaft sollte es fair zugehen. Tut es das nicht, und das ist leider der Fall, dann ist es Dumping, weil die eine Seite nichts zu sagen hat. Auch Geflügelfarmer Michael Nyarko Ampem sieht die internationale Handelspolitik kritisch und findet, dass seine Branche dabei unter die Räder gekommen ist. Er sagt, allein der Betrag, mit dem in der EU eine Kuh subventioniert werde oder ein Huhn, übersteige das Pro-Kopf-Einkommen eines Menschen in einem sogenannten Entwicklungsland. Nyarko Ampem fürchtet, dass es in Ghana in 5 bis 10 Jahren keine Geflügelfarm mehr geben könnte. Der Broiler-Business ist almost dead. Die Geflügelbranche in Ghana ist fast tot, um ehrlich zu sein. Unser Marktanteil ist minimal. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht produzieren können, sondern daran, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind. Unsere Konkurrenten werden in ihren Heimatländern subventioniert, bekommen Unterstützung von ihren Regierungen. Und dann gibt es ja diese Wirtschaftspartnerschaften, von denen Sie mehr profitieren als wir. Wir verstehen das alles und wir finden freien Handel auch gut. Aber wir brauchen politische Strategien und finanzielle Unterstützung. Ein Geflügelfarmer braucht einen Kühlraum, eine Vermarktungsstrategie, bares Geld zum Arbeiten, zum Kauf von Futter und so weiter. Wer das alles nicht hat, und das sind viele hier, der ist schnell raus aus dem Geschäft. Dabei sei die Nachfrage in Ghana immens, erklärt Nyarko Ampem. Nur, wer solle die derzeit bedienen, wenn nicht die ausländischen Importeure? Wir haben einfach keine großen Geflügelfarmen in Ghana. Große Restaurantketten oder Supermärkte allein in Accra brauchen hier um die 60.000 Hühnchen im Monat. Und kein einziger ghanaischer Geflügelfarmer könnte die liefern. Noch dazu, weil Ketten eine knallharte Einkaufspolitik haben. Und das ghanaische Huhn zu teuer wäre. Unsere Farmen hier haben im Schnitt vielleicht 50 Vögel, haben hohe Produktionskosten und sind daher nicht profitabel. Ich verkaufe um die 1.000 Vögel pro Monat. Selbst die decken kaum meine Kosten. Aber ich habe es mir ja so ausgesucht. Geflügelfarmer Augustin Amankwa steht mitten in einem riesigen Stall. Tausende Hühner picken Futter aus großen Trögen. Amankwa ist Geschäftsführer der Amas Farm in der Nähe von Accra, eine der wenigen Geflügelfarmen, die noch nicht aufgegeben haben. Ein ganzes Huhn kostet nach 8 Wochen Zucht und Verarbeitung auf der Amas Farm umgerechnet zwischen 3,30 Euro und 3,60 Euro. Die ausländischen Unternehmen können das gleiche Huhn im Schnitt für weniger als die Hälfte produzieren, manchmal für fast 2 Euro weniger und es so viel billiger auch verkaufen. Und selbst das haben sie nicht mehr nötig. Mittlerweile haben die ausländischen Produzenten den Geflügelpreis sogar deutlich anheben können. Nachdem Ghanas Geflügelbauern vom Markt verdrängt sind, droht ihnen keine Konkurrenz mehr. Viele müssen den EU-Billigpreis gar nicht mehr an die Verbraucher weitergeben. Viele Kollegen gehen pleite. Die Kosten sind zu hoch. Wer nicht genug Kapital hat, muss früher oder später einpacken. Viele wollen Ghana sogar verlassen. Andere Farmer finanzieren sich noch mit Geld aus der Familie. Und wenn es da irgendwo hakt, sind die Reserven schnell aufgebraucht. Lange kann da niemand durchhalten. Natürlich kennt auch Augustin Amankwa die Geschichte von dem Geflügelfarmer aus Ghana, der so verzweifelt war, dass er alles aufgab und nach Libyen ging, von dort aus ein Schlepperboot bestieg und im Mittelmeer ertrank. Das war vor 2 Jahren. Amankwa will bleiben und kämpfen, auch wenn er schon einige Angestellte entlassen musste und er für die kaum gewährten Kredite horrende Zinsen zahlen muss. Nicht die Kosten für Arbeitskraft sind das Problem, sagt Amankwa, sondern das teure Futtermittel. Wegen der unwirtschaftlichen Produktion in Ghana müssen Mais und Soja importiert werden. Deshalb macht dieser Posten für den Farmer allein 60-70% seines Budgets aus. Es ist ein gnadenloser Wettbewerb. Unser Produkt ist am Ende einfach teurer als das importierte Fleisch. und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig. Sein Kollege, Geflügelfarmer Michael Nyarko Ampem, will nicht länger mit dem Finger auf die ausländischen Importeure zeigen. Den Import von ausländischem Hühnchen zu verbieten, wie Kamerun das 2006 getan hat, hält er nicht für den richtigen Weg. Denn dort besteht zwar ein faktisches Importverbot, es werden keine Importlizenzen für Geflügelteile vergeben. Die Folge aber war, viele der früheren Mästerinnen und Mäster, die aufgrund der Importe den Betrieb einstellen mussten, konnten den Bedarf an Geflügel gar nicht alleine decken. Es gab eine Weile kaum noch Geflügel in Kamerun. Und eine wichtige Proteinquelle musste schließlich durch andere Importe kompensiert werden. Inzwischen hat sich die Lage allerdings etwas entspannt. In Sachen Wettbewerbsfähigkeit müsse Ghana seine Hausaufgaben machen, findet Michael Nyarko Ampem. Er ist trotz aller Probleme des Sektors überzeugt. Binnen 2 Jahren könnten wir 50% des Marktes erobern, den das Importhühnchen derzeit besetzt. Das wäre schon mal was, um diese Branche voranzubringen. Es stecke schließlich ein immenses Potenzial in der Geflügelbranche. Stichwort Arbeitsplätze. Geflügelwirtschaft bedeutet Mais, Soja, Weizen, Fischmehl. Dann kommt der Sekundärmarkt, die Restaurants, die Bedienungen. Der tertiäre Markt, die Konsumenten, Catering und so weiter. Die Wertschöpfungskette ist so lang und bietet so viele Chancen, dass man sich wünscht, dass da mal jemand eine Strategie entwickelt. Nicht nur Geld reinschießt, sondern politisch den Weg freimacht. Wir haben ja gelernt, ohne finanzielle Zuschüsse zu arbeiten. Wir wollen nur den Fuß in die Tür bekommen, damit wir uns besser vermarkten können. Genau das versucht Ghana gerade. Mit der landesweiten Kampagne Eat Ghana Chicken und vielen Spots, die im Fernsehen und im Radio für Ghanas Hühnchen werben. Schon 2014 hatte Ghanas Regierung versucht, die heimische Geflügelindustrie wieder anzukurbeln. Doch das sogenannte Ghana Broiler Revitalization Project in Kumasi im Norden von Ghana wurde schon nach wenigen Monaten zu einem betriebswirtschaftlichen Fiasko. Die Hühner dort wuchsen schneller, als sie verarbeitet werden konnten. Es gab Probleme bei der Qualität der Verpackung. Wegen der fehlenden Logistik konnte das Projekt auch keine Hühnerteile anbieten. Aus all diesen Fehlern wollen Ghanas Landwirtschaftsexperten nun lernen. Investoren für Maschinen werden gesucht. Die Preise für Futtermittel sollen stabilisiert werden. Ein Label zur Zertifizierung ist geplant. Der veterinäre Schutz vor Seuchen soll intensiviert werden. Gespräche mit großen potenziellen Abnehmern von ghanaischem Huhn, also Hotels, Restaurants, Supermärkte, sind ebenso im Gange wie eine aufwendige Marktforschung. Das große Ziel, Preis und Qualität von Ghanas Huhn attraktiv zu machen, von der Farm bis auf den Teller. Ghana Chicken soll eine gesunde Entscheidung werden, so der Werbespot. Ghana Chicken, it's a healthier choice. Alles schön und gut, findet Agrarprofessor Henry Anim Sumua und beschreibt, wie groß die Herausforderung wirklich ist. I've been privileged to do some work for the chicken farmers of Ontario. Ich habe mal für Hühnerfarmen in Ontario, Kanada, gearbeitet. Und dort konnte ich sehen, wie weit man die Effizienz treiben kann. Sobald dort ein Küken schlüpft, ist bereits klar, in welcher Fabrik es 8 Wochen aufgezogen wird, bevor es dann zur Schlachtung gebracht wird. Je nach Kapazität der Fabriken. Es geht um hocheffiziente Produktionssysteme. Nur damit besteht man im Wettbewerb. Ghanas Regierung hat zumindest angekündigt, den Import von Geflügel um 60.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren, also um rund 40 Millionen Hühnchen. Doch Henry Anim Sumua fragt sich, wie Ghana diese Menge eigentlich produzieren will, auch wenn das ghanaische Hühnchen populärer und die heimische Geflügelwirtschaft stabilisiert werden könnte. Quoten ja, aber gar keine Importe mehr. Das sei eben auch nicht die Lösung, findet Amin Sumuas Kollegin Irene Ejiri, Agrarökonomin an der University of Ghana. If we say no to EPAs because of our disadvantage, we will be more disadvantaged. Wenn wir Nein sagen zu den Handelspartnerschaften, weil wir glauben, dass wir benachteiligt sind, dann wird uns das noch mehr Nachteile bescheren. Wir hatten das in den 80er Jahren probiert und unseren Markt abgeriegelt. Aber dann kam die Dürre und die Hungersnot und dann die Gewalt. Weil wir nicht autark waren, konnten wir nicht genug produzieren. Und ich fürchte, auch jetzt würden unsere Politiker das nicht hinbekommen. I don't know if our leaders are able to lead us to do that. Die Wissenschaftlerin weiß nur zu gut, es reicht nicht, beziehungsweise es ist in diesen Zeiten zu spät, einfach nur die Produktivität zu steigern. Landwirtschaftsexperten wie Stefan Siebert, Leiter des Instituts für Nutzpflanzenkunde und Ressourcenschutz an der Universität Bonn, gehen sogar noch weiter. Vielleicht müsse Ghana auf Importe setzen, um sich nicht zu verkämpfen. Prinzipiell muss man natürlich das auch überlegen, ob es in jedem Fall oder in jeder Region in Afrika sinnvoll ist, alles aus eigener Kraft zu stemmen oder ob man nicht versucht, lieber die Kräfte zu bündeln und andere Sektoren voranzutreiben, sodass mehr Einkommen vorhanden ist und möglicherweise sich eben die Bevölkerung auch über Importe stärker eben ernähren kann. Denn selbst wenn es Ghana gelingen sollte, mit immensen finanziellen Kraftanstrengungen seine Geflügelindustrie wieder neu aufzustellen, die Konkurrenz aus Europa und anderen Exportnationen wird das Geschäft weiter dominieren, gestützt von staatlichen Beihilfen, bereits etablierter Marktmacht und ausgeklügelter Massenproduktion. Ghana bleibt nichts anderes übrig, als herauszufinden, wie es sich an diese Bedingungen anpassen kann. Wenn John Torto von der Vereinigung der Geflügelfarmer in Ghana einen Wunsch frei hätte, dann wären das nicht so sehr Subventionen der eigenen Geflügelwirtschaft. Torto würde sich einfach freuen, wenn seine Kollegen aus den USA, aus Brasilien, aus Europa die Geflügelbauern in Ghana verstehen, wenn sie begreifen, es ist auch ihr Profit, der Menschen in Ghana ums Überleben kämpfen lässt. Die Welt ist ein kleines Dorf und wir alle müssen überleben. Wir müssen fair miteinander umgehen, damit wir eines Tages zusammen an einem Tisch sitzen, Hühnchen essen und lächeln. Sie hörten »Das Huhn und die globale Wirtschaft. Folgen des Welthandels« von Alexander Göbel. Gesprochen haben Axel Wostri, Rahel Comtesse und Johannes Hitzelberger. In der Regie war Sabine Kienhöfer. Technik Regina Stärke. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.